NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 12. von 18 Abschnitten. Aus 5 Büchern besteht Rabelais' Roman und die beiden ersten bilden den Gegenstand unserer Lesung. In der Übersetzung von Engelbert Hegauer und jenes schwäbischen Humoristen, der sich Dr. Oldglass nannte. Sie ist vermutlich die adäquateste Eindeutschung des genialen und die Grenze der Unübersetzbarkeit streifenden Buches. Sie hat zudem den Vorteil, ohne Anmerkungen oder gar Kommentar auszukommen. Wer stolpert auch gerne beim Lesen und erst recht beim Hören über Fußnoten. Ihrer Übersetzung haben Hegauer und Oldglass eine kleine Einleitung vorangestellt, in der es heißt: Wir rechnen mit naiven Lesern, allerdings nicht mit Kindern und überempfindsamen Seelen, denen wir hier ein altes, farbenfrohes, oft groteskes und mitunter reichlich derbes Märchen- und Fabelbuch in die Hand geben möchten, zur Ergötzung der Fantasie, zur Erheiterung des Gemüts und nicht zuletzt zur Belustigung des Verstandes. Was sich in diesen 5 Büchern begibt und was darin gesprochen wird, ist zwar oft kurios, aber in allem Wesentlichen verständlich und ewig menschlich. Dies der ganze Kommentar der Übersetzer. Wir halten nun am Anfang des 2. Buches, das erste über Pantagruel ist, des Gargantua Sohn. Und weil Rabelais dieses 2. Buch als erstes geschrieben und veröffentlicht hat, im Jahr 1532, folgt erst jetzt der Hinweis auf die altertümliche Herkunft des Riesengeschlechts. Entstanden ist es aus dem übermäßigen Genuss von Mispeln. Dann folgt in einer für Rabelais so typischen Wortreihung der ganze Stammbaum des Riesengeschlechts. Er steht am Anfang der heutigen Lesung. Hören Sie bitte wieder Helmut Kraus. Der erste aber war Kalbrot, dieser zeugte den Sarabrot, dieser zeugte den Hurtali, der kein Suppenverächter war und zur Zeit der Sintflut regierte, dieser zeugte den Nembrot, dieser zeugte den Atlas, welcher das Himmelsgewölbe stützte, dieser zeugte den Goliath, dieser zeugte den Eryx, der das Knöchelspiel erfand, dieser zeugte den Polyphem, dieser zeugte den Ethion, der die Pocken bekam, weil er sommers ungekühlten Wein trank, dieser zeugte den Briareus mit den 100 Händen, dieser zeugte Gabara, der das Kredenzen einführte, dieser zeugte Sisyphus, dieser zeugte die Titanen samt Herkules, dieser zeugte Enaios, der eine sehr geschickte Art hatte, die Kretzmilben zu vertreiben, dieser zeugte Fierabras, der von Rolands Freund Olivier besiegt wurde, dieser zeugte Morgan, welcher zuerst auf dieser Welt mit Brillen auf der Nase Würfel spielte, dieser zeugte Muckenknacker, der auf das Mittel verfiel, die Ochsenzungen zu räuchern, denn vor dem beizte man sie wie die Schinken, dieser zeugte Galahad, der die erste Weinflasche blasen ließ, dieser zeugte Grand Gosier, dieser zeugte Gargantua, dieser zeugte den edlen Pantagruel, meinen Herrn und Gebieter. Ich kann mir wohl einbilden, dass ihr euch oben an einer Stelle stoßet und einen füglichen Einwurf erhebet, wie es denn zuging, dass Hurtali nicht in der Sintflut ersoff, da er doch nicht mit Noe in die Arche zog. Die Frage ist so uneben nicht, aber die Antwort soll das Rätsel lösen, oder ich bin ein ärmlicher Borzer. Indes, weil ich die Erwiderung nicht bloß aus mir schöpfen will, stütz ich sie mit dem Entscheid der Massoreten, das heißt der jüdischen Schriftgelehrten. Diese erklären, dass freilich bemeldeter Hurtali nicht in der Arche stak, wo er auch wegen seiner Größe gar keinen Unterschlupf gefunden hätte, aber er saß rittlings obendrauf, wie die Kinder auf einem Steckenpferd. Also rettete er nach Gottes Ratschluss die Arche vom Scheitern. Denn er ruderte und steuerte sie mit Beinen und Füßen, wohin es ihm gut deuchte. Und steckten ihm die Insassen in ernstlicher Würdigung seiner Dienste reichlich Futter durchs Kamin zu. Habt ihr es jetzt hinlänglich verstanden? Dann trinkt einen Schluck, aber unverdünnt. Oder, wenn ihr es nicht glaubt, glaubt ihr, ich glaub's? Kaput 2. die Geburt des hochgemuten Pantagruel. Als er 444 und vier Vierteljahr alt war, zeugte Gargantua mit seiner Ehegesponsin Badebeka, Prinzessin der Amauroten im Utopialand, den Sohn Pantagruel. Kostete freilich seine Ankunft der Mutter das Leben, maßen er so groß und schwer gediehen war, dass er die Kindsbetterin erstickte. Damit ihr aber einsehet, wie er seinen Namen erhielt, müsst ihr wissen, dass anno dazumal eine fürchterliche Dürre durch ganz Afrika wüstete, weil in 36 Monaten, 3 Wochen, 4 Tagen und 13 Stunden kein nasses Tröpflein fiel, indes die Sonne mit aller Glut den Boden austrocknete. Die Bäume stunden ohne Blätter, die Wiesen ohne Grün, die Wasserläufte waren versiegt und die armen Fische krabbelten auf dem Boden herum und schrien mörderisch. Den Menschen gar erging es all so jammerhaft, dass ihnen die Zunge gleich abgehetzten Windhunden zum Mund herauslappte. Alles war wie ausgestorben und ein jeder kümmerlich darauf bedacht, dem Verdursten zu entrinnen. Man musste tausendfache Sorge tragen, dass das Weihwasser nicht vergeudet wurde. Die Kardinäle und der Heilige Vater dekretierten, männiglich dürfe nur ein Spritzerlein nehmen. Und so einer an den Weihbrunnen trat, drängten sich wohl 2 Dutzend offene Mäuler hinter ihm her, um flugs ein winzig Tröpflein zu erschnappen. Oh, wie war der Hausvater glückselig zu preisen, der damals einen wohlbestallten und kühlen Keller sein eigen nannte. Eines schönen Freitags wurde ein feierlicher Bittgang mit viel frommen Litaneien und Predigten veranstaltet, damit der Allmächtige ein Einsehen habe und ein gnädig Auge auf das Jammertal werfe. Und siehe, alsbald entquollen der Erde dicke Tropfen, wie wenn jemand ausgiebig schwitzet. Das geplagte Menschenvolk eratmete freudig und hoffte auf schleunige Erlösung. Ihrer viele meinten, weil die Luft so arm an Feuchtigkeit sei, wolle die Erde aus Barmherzigkeit dem Mangel abhelfen. Aber die Augen sollten ihnen schmerzlich aufgehen. Als nach vollbrachter Prozession jeder des Taues schöpfen wollte, um einen Becher voll hinabzuleeren, lief ihnen eine abscheuliche und sengende Salzbrühe durch die Gurgel. Es war der leibhaftige Schweiß unserer Allmutter Erde. Und ihr wisst ja, wie räß ein solch Wässerlein schmeckt, worauf ihr im Zweifelfall die Probe anstellen könnt. Versucht's nur gelegentlich bei euch selbsten, oder noch besser, ihr leckt an einem Venuspockigen, wenn er in der Badstuben sitzt. Mir ist's ganz einerlei. Am selben Tage ward Gargantua mit einem Sohn beschenkt, den er darum Pantagruel benahmste, das heißt Alldurster. Damit wollt er fürs Erste bedeuten, dass zur Zeit seiner Geburt alles vor Durst verging. Zum anderen sah er auch prophetischerweise voraus, dass er einstmals der Beherrscher aller durstigen Seelen werden sollte, wofür ihm noch ein kräftig Zeichen ward. Denn als die Mutter Badebeka im Kreisen lag und die Hebammen des Ankömmlings warteten, schlüpften aus ihrem Bauch 68 Fuderführer, und hat jeder einen Maulesel mit Salzfracht am Zügel, folgten 9 Dromedare mit Schinken und gebalzten Ochsenzungen, 7 Kamele mit Rauchaalen und 25 Karren voll Lauch, Zwiebeln, Schalotten und Knöblich, wes besagte Hebammen bass erschraken, munkelten aber ihrer etliche, »Hei, da wird nit schlecht fürgesorgt, da süffeln wir noch mannigen Schluck und lassen nit Luck.« Das deutet auf guten Zug am Krug. Derweil sie noch also schnepperten, kam Pantagruel zur Welt, aber pelzig wie ein Bär, weshalb eine der Gevatterinnen in die Worte ausbrach: Er kommt mit dem Haarschopf zu Erden. So mag er einstmals wundermächtige Taten vollführen. Und wenn er's erlebt, wird er's zu hohen Jahren bringen. Kaput 3. Wie Gargantua um seine selige Gemahlin trauerte. Wer, glaubt ihr, war nach Pantagruels Geburt in der kläglichsten Verlegenheit? Niemand anders als sein Erzeuger Gargantua. Denn auf der einen Seite sah er den Leichnam seiner lieben Frau und auf der anderen das rund und gesund ausschauende Söhnlein, wusste also nicht, was er tun und anstellen solle. Hatte er Grund zu Tränen wegen des Abscheids seiner Ehegemahlin, so hatte er auch Grund zur Freude wegen der Ankunft des Stammhalters. Beide Mal standen ihm logische Schlüsse zur Verfügung, die ihn weidlich bedrängten. Denn er konnte sie trefflich ziehen, aber nicht verwirklichen. Also zappelte er zwischen zwei Gefühlen wie die Maus in der Falle. »Soll ich weinen?« sprach er zu sich selber. »O freilich! Hab ja meine gute Frau verloren, die mir das Liebste auf Erden war. Nimmermehr soll ich sie sehen, nimmer find ich ihresgleichen. Lieber Gott, was hab ich begangen, dass du mich so züchtigest? O Badebäcker, süßes Herz, holdes Töffelein, zärtlich Letzlein, weiche Bettratz, wie kann ich ohne dich leben? Armes kleines Pantagrulein, hast keine gute Mutter mehr.« So klagte er und heulte dabei wie eine Kuh. Aber auf einmal fasste er sich, denn sein Büblein kam ihm in Sinn, und er musste lachen wie ein Kalb. »O, du klein Tnirpsel, du Hödel, du speckbackig Furzerlein, wie dank ich dem Herrgott, dass er mir so ein lieb, süß, lustig Bürschlein beschert hat. Ei, ei, ei, ei, ist das ein Gaudium. He da, Wein her, fahr alle Trübsal zum Teufel. Die Gläser geschwenkt, frisch eingeschenkt, den Tisch gedeckt, das Feuer geschürt, die Kerzen geschneuzt, die Türen zu, die Hunde fort, die Bettler verjagt, Almosen verteilt, heisa immer zu. He da, mein Oberrock, dass ich den Gevatterinnen im Wams gastlich meine Aufwartung mache.« Im selben Augenblick hub das Totenglöcklein an zu läuten und die Priester murmelten die Grabgebete. Da erstarb ihm mit eins das Wort auf den Lippen, wurde aber binnen kurzem wieder seiner Gefühle Herr. »Lieber Gott, wozu soll ich Trübsal blasen? Das tut mir kein Gut. Ich bin nicht mehr jung, ich werd alt und das ist eine gefährliche Zeit. Ich könnt die fliegende Hitz bekommen. Bei meinem Bart. Es ist gescheiter, man flennt weniger und tränkt reichlicher. Mein Weib ist hinüber, und ich kann sie mit allem Geheul nicht zurückrufen. Ihr geht es wohl, sie sitzt im Paradies, fühlt sich glückselig, betet für uns und ist aller Sorgen los und ledig. Uns geht's dereinst ebenso. Gott sei mir armem Witwer gnädig. Muss mich jetzt halt nach einer anderen umschauen. Ihr Hebammen, Potz, wo steckt ihr denn? Ich seh euch ja nicht. Ihr könntet zum Begräbnis laufen. Ich will derweil mein Prinzlein wiegen. Mir ist so trocken im Hals. Ich fürcht, ich werd fieberkrank. Da trinkt erst einen Schluck. Das wird euch gut tun.« Sie gehorchten ihm und gesellten sich zu der Leichenfeierlichkeit. Der arme Gargantua aber blieb zu Hause und dichtete derweil folgenden Grabspruch für sein Ehegemahl. »Dies ist das Grab von Badebecken, von meines Lebens Trost und Stecken. Schön war sie und voll Lieblichkeit, als wie die schönste Spaniermaid. Ihr Antlitz einer Lauten glich, ihr Leib war rund und schweizerlich. Sie starb in eben diesem Jahr, als sie ein Knäblein mir gebar. Gott schenke ihr die Seligkeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.« Kaput 4 von Pantagruels Kindheit. Bei den alten Historienschreibern finden sich gar viele merkwürdige Geburtsfälle und Kindheitsgeschichten aufgezeichnet, so ihr im 7. Buch des Plinius und anderswo bei guter Muße selbst lesen mögt. Aber nimmer ward dergleichen erfunden, als ich euch von Pantagruel berichten muss. Denn es ist schier nicht zu glauben, wie rasch er an Kraft und Größe gedieh. Herkules erdrosselte zwar in der Wiegen schon zwei Schlangen, die freilich recht dünn und windig mögen gewesen sein, denn er war ein Stümper gegen Pantagruel, der als Wickelkind die erstaunlichsten Heldentaten aufstellte. Eines Morgens, als er in den Kissen lag und an einer seiner Stillkühe saugen sollte, andere Ammen taugten ihm nicht, machte er einen Arm aus dem Gurt los, der ihn in der Wiege hielt, packte das besagte Hornvieh am Euter, biss ihm zwei Milchzapfen ab, samt der Hälfte des Bauches bis an die Nieren und hätte es wohl ganz und gar aufgeknabbert, wären nicht durch sein lufterschütterndes Gebrüll Leute beigelockt worden, die es dem Büblein wegrissen. Doch behielt er immer noch die Haxen und ließ sie sich wohl schmecken. Nach diesem Abenteuer banden ihn seine Wärter mit dicken Seilen in der Wiege fest. Bald danach entwich ein Bär aus dem Schlosszwinger, trollte zu dem Riesenprinzlein und leckt ihm die Pausbacken, die nicht ganz sauber gewaschen waren. Der Knirps aber, nicht faul, sprengte die Stricke, fasste den Meister Petz am Zottelfell, zerrupft ihn wie ein Hühnlein und verschmaust ihn ohne Salz und Schmalz auf einen Sitz. Da befürchtete Gargantua, er möchte sich auf diese Art den Magen verstauchen, und ließ ihn mit Ketten an eiserne Schwibbögen in seine Bettstatt schmieden. So musste er denn still und friedlich liegen, hatte auch kaum Platz, die Arme recht zu rühren. Eine der Ketten wurde späterhin von den Teufeln gestohlen, um Luzifer damit zu fesseln, der in einem schmerzhaften Kolikanfall losgebrochen war, als ihm die Seele eines Stadtwächters, die er würzig verzwiebelt gefrühstückt hatte, schwer im Magen lag. Nun begab es sich bald darauf, dass Gargantua seiner Sippe ein umfänglich Festmahl zurichtete. Alle Bediensteten des Hauses waren dazu benötigt, und so kam es, dass niemand des Stammhalters achtete, der ganz vergessen Linksibus liegen blieb. Was stellt er da an? Was er da anstellte, liebe Leute? Macht wohl die Ohren auf. Erstlich versuchte er, die Ketten an seiner Wiege zu zerreißen, aber es ging nicht, sie waren allzu fest geschmiedet. Nun strampelte er mit den Beinen, dass die Fußwand des Bettgestells ausbrach, steckte die Zehen herfür und rutschte mit dem Körper nach. Krabbelte so allgemach auf den Boden und richtete sich mit aller Kraft in die Höhe, wobei ihm das Gestell am Buckel hing wie einer Schildkröte ihr Gehäus, wenn sie gen eine Mauer hinauf will. Man hätte aber meinen können, ein großes Handelsschiff läg auf dem Hintersteven. In dem Aufzug watschelt er nach dem Festsaal, wes die Bankettierenden Bass erschraken. Derweil ihm aber die Hände ungelöst waren, konnte er nichts zu essen greifen, bückte sich drum vornüber und leckte mit der Zunge ein Schnitzelein auf. Da wurde sein Vater inne, dass man ihn hätt ohne Fürsorg gelassen und befahl, die Ketten abzunehmen. Das heischte auch die versammelte Vetternschaft, sintemal die Ärzte meinten, wenn er länger in der Wiege bleibe, bekäme er zeitlebens Grieß in den Harn. Man rückte also an der Tafel zusammen, auf das er niedersitze. Zuvor aber schwur er, dass kein Ross ihn mehr in die Wiege bringe, und wischte mit der Faust darauf, dass sie in 100.000 Fetzen flog. Kaput 5. Von des Pantagruel Jünglingsalter. So wuchs Pantagruel von Tag zu Tag und nahm zu an Weisheit und Verstand, dessen sich sein Vater im Herzen freuete. Ließ ihm auch zum Zeitvertreib eine Armbrust schnitzen, nach den Vögeln damit zu schießen, und schickte ihn dann zur rechten Zeit auf die Schulen, dass er seine Jugend nütze. So kam er nach Poitiers und es schlug ihm gut an. Allda sah er, dass die Studenten zu Zeiten Bass von der Langweil geplagt wurden und erbarmte sich darüber. Er legte einen gewaltigen Felsblock im freien Feld auf 4 Säulen und heißt noch heute der Burschenklotz. Da mussten die Scholaren in ihren Mußestunden hinaufklettern und lustige Zechgelage anstellen, wo es bei Schinken und Wein hoch herging. Auch kritzelte jedweder seinen Namen mit einem Messer in den Stein. Zum Andenken hieran wird heute noch auf besagter Hochschul kein Neuling immatrikuliert, er hätte denn zuvor auf dem Block die Burschentauf empfangen. Als Pantagruel die Chronik seines Geschlechtes durchforschte, entdeckte er, dass Gottfried von Lusignan, zubenamst mit dem Stoßzahn, der Ahne des Stiefvetters, der ältesten Schwester, der Tante des Eidams, des Oheims, der Schwiegertochter seiner Muhme, in Maillezais bestattet liege, was ihm Ursach gab, als wohlgearteter Mensch dorthin zu reisen. Er besuchte sogleich das Grabmal des besagten Gottfried mit dem Stoßzahn und erschrak nicht übel, als er sein Konterfei sahe, das gar grimmig blickte wie ein Wüterich, der seinen Malchus aus der Scheide zückt. Fragte auch nach dem Grund hiervon. Die Mönche am Platz flüsterten ihm zu, das sei nur so eine Poeten- oder Malerlizenz. Er traute dem aber nicht recht, sondern sprach: »Mir schwant, er hat im Tod eine grobe Unbill erlitten und verlangt, dass seine Sippe ihn räche. Ich werde dem auf den Grund gehen und die Sache ins Geleis bringen.« Nun wollt er die anderen Universitäten Frankreichs kennenlernen und fuhr zunächst nach Bordeaux. Da wäre aber nicht viel los gewesen, hätten nicht wenigstens die Schiffsknechte am Strand Zäpfel gespielt. Ging also stracks weiter nach Toulouse, wo er sehr artig tanzen und beidhändig fechten lernte. Doch wurde ihm die Stadt entleidet, als er sah, wie etliche Studienmeister lebendigen Leibs dem Scheiterhaufen überantwortet wurden, sintemal ihm deuchte, er sei von Natur aus durstig genug, ohne solche Erhitzung zu bedürfen. Reiste drum nach Montpellier, wo er einen preislichen Tropfen und lustige Kumpanei beisammen fand. Zu Anfang verlegte er sich aufs Studium der Medizin, kam aber bald wieder davon zurück, weil es ein zu trübes und melancholisches Handwerk sei und die Ärzte gleich alten Teufeln nach der Klistierspritze röchen. Nun wollte er der Jurisprudenz anhangen, merkte aber ehestens, dass bloß drei krätzige und ein kahlköpfiger Rechtsverdreher sie lehrten und machte sich wieder auf die Sohlen. Der Weg führte ihn jetzt nach Avignon. Kaum drei Tage am Platz war er schon höllisch verliebt. Denn die Weibsleute treiben alldort mit Inbrunst das Bürzelspiel auf Stoß und Stich. Wer es sonst päpstlich gebiet? Da nahm ihn sein Studienmeister Epistemon bald wieder weg und langten in Bourges an, wo er ein gut Stück vom Rechtswesen erlernte. Tat auch alldort den Ausspruch, die Gesetzbücher kämen ihm wie stattliche Prunkgewänder vor, die über und über mit Unrat bestickt und besprützt seien. Gibt es irgendwo ein schöner, sinnvoller und zierlicher Geschrift als die Pandekten? Aber die Stickerei, will sagen, die Glossenarbeit des Accursius, ist dermaßen erbärmlich und schmutzig, dass man sie nicht anders denn eine unflätige Stinkerei benamsen kann. Zuletzt zog er nach Orléans. Dort hauste ein honorig Studentengeschlecht, das ihn feuchtfröhlich willkommen hieß. Hier erwies er sich zum Ballspiel so anstellig, dass er bald als Meisterschläger hervortrat. Um sich beim Studieren nicht den Kopf zu zerbrechen, steckt er es nach und nach ganz auf, weil das viele Lesen nur blödäugig macht. Vertrat auch einer der Magister öfters den Satz, nichts behindere also das Sehen, denn ein kurz Gesicht. Bald hernach wurde einer aus seiner Freundschaft zum Magister promoviert, dessen Wissenschaft gleich wie sein Horizont gar eng umsteckt war, wohingegen er beim Tanz- und Ballspiel seinen Mann stellte wie nur einer. Bei der Gelegenheit dichtete Pantagruel einen Spruch, so nachmals der Leibvers der dortigen Lizenziaten wurde. Er lief so: »Hab den Ballen in der Ficke, in der Faust die Schlägerkröcke, das Gesetz in der Perücke, auf dem Tanzplatz kecken Mut, das erwirbt den Doktorhut.« Kaput 6. Wie Pantagruel einen Limousiner traf, der seine Muttersprach verballhornte. Eines Abends, als Pantagruel nach dem Essen mit seinen Gesellen vor dem Pariser Tor lustwandelte, traf er einen zierlich aufgeputzten Scholaren, der des Weges für Bass schritt. Sie boten sich die Zeit, und der Prinz fragte: »Wo kommt ihr her so spät, werter Freund?« Worauf der Fremdling Red und Antwort stand: »Von der gloriosen und sublimen Alma Mater, so man Lutetia nominiert.« »Was sagt er?« wandte sich Pantagruel an einen seiner Leute. »Er meint, er kommt von Paris«, erläuterte selbiger. »So, von Paris kommt ihr. Und was treibt ihr denn dorten, ihr Jünger der Weisheit?« »Oh, Wir traversieren diese Sequana, ob Aurora, ob Hesper, Gloriolt. Wir promenieren Gassatim durch die Quadrate und Regionen der Metropolis. Wir rhetorisieren in latinischer Konversation und delektieren uns an der Grazie der omnipotenten und adorablen Ewäphilien. Als veritable Erotiker frequentieren wir zu opportunen Intervallen die Konkubindomizilien und in venerischer Ekstase penetrieren wir unsere Testikelprotuberanzen in die profundesten kavernösen Plissuren der benevolenten und amablen Hetären. Post hoc ergauden wir uns an einem deliziosen und solennen Traktament in einem renommablen Hostellum, und wenn die Monete konsumiert sind, offerieren wir unsere Kodizes, Ornate und Roben dem Philister und expektieren unsere Konsolation mit der nächsten Postmission von den Penaten der Familie. »Ei zum Kuckuck«, forschte Pantagruel. »Was ist das für ein Kauderwelsch? Seid ihr ein Ketzer?« »Signore, no«, sprach der Scholare. »Kaum illuminiert Helios unsere Hemisphäre, spaziere ich schon nach dem Münsterportale, betaue mich mit der benedeiten Humidität, mache meine Genuflexion vor dem Kruzifixe und purgiere meine Psyche von den nocturnen Extravaganzen.« »Sapperlot«, unterbrach ihn Pantagruel, »was redet der Narr für Zeug daher? Mir deucht, er schmiedet einen Höllenspruch zusammen, damit er uns verhexen will.« Doch beruhigte ihn einer aus seiner Gefolgschaft. »Der Mann will ohne Zweifel die gebildete und wohlgesetzte Sprache der Stadtleute nachahmen, aber er flickt nur lateinische Fetzen zusammen und träumt gar, ein zweiter Pindar zu sein. Er kommt sich wohl ausbündig fürnehm und edelmännisch vor, wenn er die natürliche Redeweise dermaßen verachtet.« Da wandte sich Pantagruel an den Fremden. »Ist dem also, wie dieser sagt?« Darauf antwortete der Studente: »Misericordia, Signore. Mein Ingenium kapiert das nebulose Diktum eures inferioren Kommentatoren nicht. Aber wohl desideriere ich, den simplen Habitus und die paupere Natura unseres Idioms durch voluminöse externe Resonanzen zu lokupletieren.« »Schwere Not«, fuhr jetzt Pantagruel dazwischen. »Ich muss dir ehestens das Maulwerk zurechtsetzen, dass du wieder menschlich mit unsereinem redest«, und packte ihn an der Gurgel. »Dich will ich Latein kotzen lehren, und wenn du das Leben dabei ausspeist.« Da krümmte sich der hohle Wicht und jammerte. »Ach, mein gutestes Herrchen, was tut ihr mir denn? Herrchises, Herrchises, ich komme ja gar nicht mehr zu Atem.« Dazu höhnte Pantagruel: »Geld, jetzt sprichst du wieder, als dir der Schnabel gewachsen ist«, und ließ ihn los. Aber vor Angst malte sich der Landsmann die Hosen voll, die stockfischschwänzig ohne zwiefachen Boden zugeschnitten waren. Pantagruel hielt sich die Nase zu und pustete: »Heiliger Spiritus Loci, blas hinterwärts, was für ein Gedüft! Zum Teuker mit dem Kohlfresser! Pfui, muffelt das Aas!« und brachte ihn auf die Beine. Dem Burschen aber lag diese Begegnung zeitlebens auf dem Gemüt, behielt auch einen so ausgebähten Schlund davon, dass er oftmals klagte, er spüre immer noch den Pantagruel an der Gurgel, bis er schließlich am trockenen Rolandsfieber verstarb. An dem sehen wir einen Fingerzeig Gottes, dass man sich vor dem schwulstigen Wortkram hüten muss, wie ein Schiffsmann die Felsen im Fahrwasser meidet. NDR Kultur